In der Kneipe draußen vor dem Werkstor treffen sich die Männer von der Schicht. Und man fragt den Kumpel an der Theke, was machst du denn bloß für ein Gesicht? Der greift in die Tasche seiner Jacke und zieht einen blauen Brief heraus. Dann sagt er, ihr könnt es selber lesen. Und dann gebt mir einen aus, denn sie haben mich gefeuert, weil ich nicht mehr 30 bin. Man wirft mich zum alten Eisen auf den großen Müllplatz hin. Als er anfing, 46, war das Werk ein großer Haufen Schutt. Und auch er half mit, es aufzubauen. Und er machte sich dabei kaputt. Er war da, wenn immer Not am Mann war. Wilde Streiks, die machte er nicht mit. Heute sagt er, es ist umsonst gewesen. Und nun krieg ich einen Tritt, denn sie haben mich gefeiert, weil ich nicht mehr 30 bin. Man wirft mich zum alten Eisen auf den großen Müllplatz hin. Gefeiert. Er sagt enttäuscht zu den Kollegen, sieht aus, als müsst ich stempeln gehen. Ich werde in der Kneipe warten, um euch wieder mal zu sehen. Denn sie haben mich gefeuert, weil ich nicht mehr 30 bin. Man wirft mich zum alten Eisen.